uns zwei nicht mehr weitergeht, ist mir schon klar. Wenn's im Himmel, in dem wir gewohnt, für dich nicht mehr zu leben lohnt, musst du deinen neuen Weg alleine gehen. Wenn du das willst, vergiss mich doch, ich werd nichts sagen, ich brauch dich noch. Tief in mir spür ich, dein Herz geht seinen Weg schon viel zu lang allein. Wenn du das willst, vergiss mich doch, ich wein dir sicher keine Tränen nach. Nur manchmal nachts, da fällt es mir dann ein, wie es war bei dir zu sein. Schenk hier den Stern, der einmal meiner war. Für einen neuen hat es sicher nicht gereicht, wie ich dich kenn. Doch vielleicht kommt irgendwann die Zeit und du sagst, ich habe es bereut. Und dann weißt du, wie ich mich gerade fühl. Wenn du das willst, vergiss mich doch, ich werd nicht sagen, ich brauch dich noch. Tief in mir spür ich, dein Herz geht seinen Weg schon viel zu lang allein. Wenn du das willst, vergiss mich doch, ich wein dir sicher keine Tränen nach. Nur manchmal nachts, da fällt es mir dann ein, wie's war bei dir zu sein. Wenn du das willst, vergiss mich doch, ich werd nicht sagen, ich brauch dich noch. Tief in mir spür